Kapitel 2, Übung A6. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Freizeit. Freizeitindustrie. Freizeitgeschäft. Freizeitverhalten. Lieblingshobbys. Wirtschaftszweig. Essen gehen. Bundesbürger. Fußballverein. Die Freizeitindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Es gibt viele Untersuchungen über das Freizeitverhalten. In Deutschland arbeiten 5 Millionen Menschen im Freizeitgeschäft. Sechs Komma drei Millionen Menschen sind Mitglied in einem Fußballverein.